Norddeutscher Rundfunk und Westdeutscher Rundfunk mit ihrem ersten Programm, Hörspielforum. Meine Damen und Herren, Sie hören heute vom Hacke-Peter und der kalten Mamsell von Konrad Hansen. Die Regie hat Friedhelm Ortmann. Nette Leute, nicht? Sehr nette Leute. Sowas von nett. Vor allem Sie finde ich nett. Ihn nicht so? Doch, doch, ihn auch. Auf seine Art ist er auch sehr nett. Ich könnte nicht sagen, wen ich netter finde, ihn oder Sie. Ja, du hast recht. Im Grunde sind Sie beide gleichermaßen nett. Wir haben wirklich Glück gehabt mit den beiden. Ja, ebenso gut hätten wir Pech haben können. Na und ob? Man kann ja nie wissen. Erst tun sie Gott weiß wie freundlich und hinterher kommt das böse Erwachen. Aber so sind die nicht. Nein, die bestimmt nicht. Find heutzutage mal Mieter, die gleich die Miete für die ersten 3 Monate auf den Tisch legen. Solche Mieter musst du mit der Lupe suchen. Quittung, sagt sie? Wozu brauche ich eine Quittung? Aber das ist doch so üblich, sage ich, dass man eine Quittung bekommt, wenn man die Miete bezahlt. Und dann gleich für 3 Monate im Voraus. Sagt sie, ich habe ihre Augen gesehen, Kindchen, das genügt mir. Ich habe ihre Augen gesehen, Kindchen, das genügt mir? Ja, genau so, wortwörtlich. Weißt du, was sie ist? Soll ich sagen, Männer? Eine Dame. Stimmt. Sowas nenne ich eine Dame. Und er? Wollte er eine Quittung haben? Auch nicht. Stell dir vor. Blättert die Miete für 3 Monate auf den Tisch und will keine Quittung haben, was? Nein. Vertrauen gegen Vertrauen, sagt er. Vertrauen gegen Vertrauen? Ja. Da kannst du mal sehen. Ich glaube, die hätten nicht mit der Wimper gezuckt, wenn wir noch bei jedem 20 Mark draufgeschlagen hätten. Glaubst du, die haben so dick? Arm sind die bestimmt nicht. Danach sehen die nicht aus. Mich würde mal interessieren, wovon die beiden leben. Schlafen lange, gehen spazieren, aber von Arbeit keine Spur. Irgendwo muss das Geld noch herkommen. Aber was geht uns das an, Männer? Ja, nichts, ich frage ja nur. Die ruhige Lage hier draußen, der Blick auf den Stadtwald, keine Kinder im Haus. Also 20 Mark mehr hätten wir ohne weiteres verlangen können. Vielleicht beim nächsten Mal. Wenn man zum ersten Mal vermietet, man mag das dann doch nicht so tun. Womit ich nicht sagen will, dass wir das Geld nicht brauchen könnten. 40 mal 12 sind 480. 480 Mark mehr pro Jahr. Davon hätten wir fast die Zinsen für die zweite Hypothek bezahlen können. Oder den Schlosser. Die Blautannen sind nebenbei gesagt auch noch nicht bezahlt. Ich dachte, die hättest du schon... Na, wovon denn? Kannst du mir vielleicht sagen, wovon ich die hätte bezahlen sollen? Reg dich bitte nicht auf, Ich reg mich nicht auf. Oder glaubst du, wir sind die Einzigen, die ihre Rechnungen nicht prompt bezahlen? Ach, wo? Na, siehst du. Jetzt geht Frau von Holles Besuch. Ich möchte mal wissen, über was die sich den ganzen Abend unterhalten haben. Du weißt doch, wie das bei älteren Leuten ist, wenn die erst ins Reden kommen. Ja, immerhin ist es schon 11:15. Sie hat die Haustür abgeschlossen. Darum habe ich sie extra gebeten, Männer, falls wir schon im Bett sein sollten. Ja, aber einer ist doch noch oben. Wer? Einer von ihren Besuchern. Woher willst du das wissen? Ganz einfach. 3 sind vorhin gekommen, 2 Damen und ein Herr. Ich habe ihnen doch selbst die Tür aufgemacht. Ja, und? Eben sind 3 wieder runtergekommen. Das heißt, wenn man Frau von Holle abzieht, bleiben 2 übrig. Also muss einer noch oben sein. Na schön, dann ist einer eben noch da geblieben. Möglich. Bestimmt, Männer. Machten übrigens einen sehr guten Eindruck, die beiden Damen und der Herr. Hm? So der Typ Kavalier alter Schule, weißt du? Du, was man heutzutage kaum noch sieht, der trug Gamaschen. Gamaschen? Weiße Gamaschen, ja. Sah nicht unflott aus. Und die Damen... Also, was die sich an Schmuck umgehängt hatten, davon hätten wir auf einen Schlag sämtliche Schulden bezahlen können. Unglaublich, was einige Leute an Wertgegenständen mit sich rumschleppen. Na, irgendwie finde ich es nicht ganz gerecht. Unser Reins weiß nicht, wovon er die paar Blautannen bezahlen soll, und die hängen sich das Gold gleich pfundweise um den Hals. Manchmal denke ich, ein bisschen Kommunismus könnte uns nichts schaden. Pfundweise, sagst du? Na ja, pfundweise ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber du hättest mal hören sollen, wie es klimperte, als sie die Treppe raufging. Dabei hatten die Damen an sich selbst schon ge... Was ist das? Schlimmer. Hört sich an, als ob... Das muss aus Herrn Hackes Zimmer kommen. Er sägt. Jetzt? Mitten in der Nacht? Ich finde, das ist ein starkes Stück. Warum fängt er ausgerechnet jetzt damit an, wo er doch den ganzen Tag Zeit dafür hat? Das musst du Herrn Hacke fragen, nicht mich. Vielleicht solltest du raufgehen. Ich? Als Hausbesitzer? Aber doch nicht jetzt. Es ist 11:30, Schatzi. Da hast du allerdings recht. Bei passender Gelegenheit werde ich ihm schon meine Meinung sagen. Verlass dich drauf. Herr Hacke, werde ich sagen, was immer Sie veranlasst, nachts zur Säge zu greifen und andere Leute um die wohlverdiente Nachtruhe zu bringen, entweder Sie unterlassen das künftig oder ich sehe mich gezwungen, Ihnen fristlos zu kündigen. Sehr gut, Männer. Weißt du, was mich wundert? Dass Frau von Holle sich das gefallen lässt. Also ich an ihrer Stelle wäre schon längst bei ihm gewesen und hätte mich beschwert. Ja, ein bisschen merkwürdig ist das schon. Ich kann mir das nur so erklären, dass er es mit ihrem Einverständnis tut. Glaubst du? Oder ist die schwerhörig? Nun, nicht, dass ich wüsste. Na also. Ich glaube, jetzt hat er aufgehört. Wer weiß für wie lange. Versuch zu schlafen, Männe. Du hast einen anstrengenden Tag hinter dir. Und einen nicht weniger anstrengenden vor mir. Gute Nacht, Männe. Gute Nacht, Schatzi. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, Schatzi, aber das Ei ist hart. Ausgeschlossen, Männer. Steinhart. Ich habe genau darauf geachtet, dass das Ei nicht länger als 4,5 Minuten kocht, wo ich doch weiß, dass die hart gekochte Eier nicht bekommen. Soll ich dir schnell ein neues? Nein, nein, lass. Dafür reicht die Zeit jetzt nicht mehr. Ob die Eieruhr nicht in Ordnung ist? Möglich. Ich werde Herrn Hacke nachher bitten, dass er sie sich mal anschaut. Versteht ihr denn was von Eieruhren? Herr Hacke ist enorm praktisch veranlagt. Stell dir vor, gestern hat er in 0,0 den Boiler repariert. Drehte hier ein bisschen dran, drehte da ein bisschen dran und schon war der Boiler wieder in Ordnung. Ich sage, wie Sie das machen, sieht aus, als ob Sie es gelernt hätten. Da lacht er und sagt, weißt du, was er gesagt hat? Hm? Der Hacke im Haus erspart den Zimmermann. Der Hacke im Haus erspart den Zimmermann. Wie der das sagt, ich hätte mich kugeln können vor Lachen. Humor hat er, das muss man ihm lassen. Und immer freundlich und hilfsbereit. Ich denke, wir sollten die Sache von heute Nacht auf sich beruhen lassen. Was meinst du? Er hat es bestimmt nicht in böser Absicht getan. Vermutlich hat er sich überhaupt nichts dabei gedacht. Schwamm drüber. Stell dir vor, wir hätten einen Handwerker kommen lassen. Was das wieder gekostet hätte. Du hast ihm doch eine Kleinigkeit dafür gegeben. Meinst du Geld? Ja, irgendwas. Eine Zigarre oder einen Schnaps. Aber Männer, du weißt doch, dass wir Schatzi, weder... ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass Herr Hacke hier im Haus etwas für umsonst tut. Nichts gegen seine Hilfsbereitschaft. Aber ein Hausbesitzer lässt sich nun mal nichts von seinem Mieter schenken. Ein gewisser Abstand muss gewahrt bleiben. Deshalb wird Herr Hacke in Zukunft für jede Gefälligkeit etwas bekommen. Ist das klar? Ja, Männer. Gut. Hast du mein Frühstücksbrot eingepackt? Hab ich. Ah, beinahe hätte ich's vergessen. Ich muss heute Abend mit einem unserer Vertreter essen gehen, damit du dir keine Sorgen machst, wenn's später wird. Schon wieder, Männer? Ja, Anordnung vom Chef. Wenn's brenzlig wird, fällt ihm regelmäßig ein, dass ich auch noch da bin. Die Konkurrenz hat dem Mann goldene Berge versprochen. Jetzt versuch mal, ihn bei der Stange zu halten, ohne ihm auch nur annähernd dasselbe bieten zu können. Eigentlich wäre das sein Bier, aber der Chef geht natürlich wieder auf Nummer sicher. Wenn's klappt, dreht er die Sache so hin, als ob er's gewesen ist, und wenn's in die Hose geht, schiebt das mir in die Schuhe. Du schaffst das schon, Männer. Halt mir die Daumen heute Abend. Küsschen. Schlag die Garagentür nicht so laut zu, die beiden schlafen sicher noch. Übrigens, hast du heute Nacht jemand weggehen hören? Wie sollte ich? Ich habe geschlafen. Du? Ich bin die ganze Nacht wach gewesen. Irgendwie ließ es mir keine Ruhe. Wenn jemand die Treppe runtergegangen wäre, hätte ich es gehört. Aber es ist niemand weggegangen, Männe. Folglich musst du dich geirrt haben. Vielleicht ist der Betreffende noch oben. Aber Männe, Frau von Holle würde niemals jemanden bei sich übernachten lassen, ohne uns vorher um Erlaubnis zu fragen. Na ja, dann habe ich mich wohl geirrt. Irren ist menschlich, Männe. Also mach's gut, Schatzi. Mach's besser, Männe. Heben Sie das Kinn ein wenig, Kindchen. Ja, so. Was für ein hübsches Profil Sie haben. Wissen Sie, an wen Sie mich erinnern? Nein. An meine Schwester Caroline. Bei Gelegenheit zeige ich Ihnen ein Foto von ihr. Sie werden erstaunt sein. Caroline muss etwa in Ihrem Alter gewesen sein, als sie verschwand. Verschwand? Spurlos, ja. Die Ärmste. Wieso verschwand, Frau von Holle? Die Frage ist bis heute unbeantwortet geblieben. Das ist ja schrecklich. Caroline war ein allerliebstes Mädchen, hübsch, geistvoll, charmant. Sie hatte eine Art, die Menschen in ihren Bann zu ziehen, dass man sich ihr schon unterworfen hatte, bevor man's merkte. Arme Caroline. Plötzlich stand ich ganz allein da. Die letzte derer von Holles. Und ihre Eltern? Tot. Beide? Beide. Mein Gott. Ganz allein. Wissen Sie, was das ist? Wenn man plötzlich ganz allein dasteht, Mutterseelen allein, nein. Nein, das können Sie nicht wissen, Kindchen. Wer es nicht selbst erlebt hatte. Aber warum erzähle ich Ihnen so traurige Geschichten? Freuen wir uns lieber über den schönen Tag. Ein herrlicher Tag, nicht wahr? Mhm. Kein Wölkchen am Himmel. In meinem Alter ist man dankbar für jeden schönen Tag, den man erleben darf. Wer weiß, wie viele einem noch beschieden sind. Haben Sie nie wieder etwas von ihr gehört? Von wem? Ach so, nein. Nein, nein, ich sagte ja, spurlos verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Hübsch, die Tannen dort. Blautannen. Ja, richtig, Blautannen. Aber irgendwo muss sie doch geblieben sein. Bei uns zu Hause standen zwei riesige Blautannen rechts und links neben dem Portal. Eines Tages schlug der Blitz in die linke und setzte sie in Flammen. Da ließ Papa auch die rechte fällen. Jahre später, als die Freitreppe abgerissen wurde, entdeckten wir, dass sich ihre Wurzeln unter der Treppe ineinander verschlungen hatten. Wie ein heimliches Verlöbnis. Caroline war zu Tränen gerührt, als sie das sah. Glauben Sie, dass sie noch am Leben ist? Sie war überhaupt nachher am Wasser gebaut. Bei dem geringsten Anlass kamen ihr die Tränen. Als unsere Eltern ertrunken waren, weinte sie 3 Tage lang. Ununterbrochen. Ertrunken, sagen Sie? Im Karpfenteich. Aus hygienischen Gründen musste der Teich leer gepumpt werden. Ich sehe die armen Tiere noch nach Luft schnappen und qualvoll verenden. Ein entsetzlicher Verlust. Und wenn ich Ihnen irgendwie behilflich... Nein, nein, nein, nein, es ist schon vorüber. Wenn ich etwas verabscheue, dann ist es das Kokettieren mit der eigenen Gebrechlichkeit. Passt windstill? Ja. Diese Ruhe hier. Mein Mann sagt, es sei so ruhig hier draußen, dass man das Gras wachsen hören kann. Dass man das Gras wachsen hören kann? Sagt er. Seltsame Formulierung. Männer übertreibt manchmal ein bisschen. Das haben die Männer so an sich. Eine Neigung übrigens, die mit den Jahren zunimmt. Mein Seliger verstieg sich kurz vor seinem Ende zu der Behauptung, man trachte ihm nach dem Leben. Oh, dabei starb er eines durch und durch natürlichen Todes. Das ist ja furchtbar. Wieso furchtbar? Ich meine, was Sie schon alles durchgemacht haben. Naja, wenn ich mein Leben so überblicke. Ein Honigschlecken war es gerade nicht. Beide Eltern verloren, die Schwester und dann auch noch den Mann? Tun Sie mir einen Gefallen und schauen Sie mich nicht so mitleidsvoll an, Kindchen. Mitleid ist etwas für Menschen, die echter Gefühle nicht fähig sind. Wie nennen Sie Ihren Mann? Männer? Mhm. Entzückend. Und er Sie? Muss ich das sagen? Aber nein, Kindchen, wenn Sie nicht wollen. Schatzi. Wie? Schatzi. Schatzi. Goldig. Einfach goldig. Sie sind noch nicht lange verheiratet, wie? 5 Jahre. Immerhin. Im Herbst werden es 6. Und immer noch Schatzi und Männer. Ach, wissen Sie, wenn man sich das erst angewöhnt hat. Ja, ja, die Gewöhnung, das ist es. Und eines Tages stellt man dann fest, dass nur noch die Schale übrig geblieben ist. Wie meinen Sie das? Kommen Sie erst einmal in mein Alter, Kindchen, dann werden Sie mich schon verstehen. Wir lieben uns. Natürlich. Wie am ersten Tag. Bin gerührt, Kindchen. Jeden Freitag bringt mir Männer Blumen mit. Wie aufmerksam. Und zwar von seinem eigenen Taschengeld. Um mir Blumen mitbringen zu können, hat er sich das Rauchen abgewöhnt. Ach, dass es so etwas noch gibt. Aber lassen Sie uns jetzt von etwas anderem reden, Kindchen. So viel Glück macht mich melancholisch. Sagen Sie, Sie vernachlässigen doch nicht meinetwegen Ihre Hausfrauenpflichten. Das meiste habe ich schon erledigt. Nur noch ein bisschen Staubsaugen. Ich habe damit gewartet, weil der Staubsauger macht einen fürchterlichen Krach. Ich dachte, vielleicht schlafen Sie noch. Sehr rücksichtsvoll von Ihnen, aber mich stört's nicht. Haben Sie so einen festen Schlaf? Ich schlafe nie. Nie? Nie. Gibt's denn das? Ich habe immer gedacht, kein Mensch kommt ohne Schlaf aus. Ich bin die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ein medizinisches Wunder, wenn Sie so wollen. Das hat sein Gutes. Wer nicht schläft, träumt auch nicht. Ich hasse es, willenlos den Launen eines Traumes ausgeliefert zu sein. Also brauchen Sie auf mich wirklich keine Rücksicht zu nehmen. Aber vielleicht würde es Herrn Hacke stören. Wie spät haben wir's? Kurz vor 11. Da steht er bald auf. Zwischen 11 und 11:30 hat er meistens ausgeschlafen. Es ist ja auch ziemlich spät geworden gestern Abend. Ja, ja, der gute Hacke. Er bastelt nun mal leidenschaftlich gern und am liebsten nachts. Es stört Sie doch hoffentlich nicht. Mich weniger. Aber Ihren Gatten? Er hat einen anstrengenden Beruf. Verstehe, verstehe, ja, ja. Aber man wird mit Herrn Hacke reden müssen. Manchmal geht die Bastelleidenschaft mit ihm durch, dann muss er zur Raison gerufen werden. Ich sage ihm ja immer, man kann auch leise sägen. Woran bastelt er denn eigentlich? Das fragen Sie ihn besser selbst. Das interessiert mich offen gesagt nicht sonderlich. Hauptsache, er ist beschäftigt. Er braucht das. Wissen Sie? Für seine Gemütsverfassung ist Langeweile Gift. Kennen Sie sich schon länger? Sie haben aber eine erfrischend direkte Art, Ihre Neugier zu befriedigen, Kindchen. Entschuldigung. Nein, nein, nein, mir gefällt das. Haben Sie heute Nachmittag etwas vor? Heute Nachmittag? Nein. Nein? Dann kommen Sie doch auf eine Tasse Tee zu mir herauf, ja? Um 5. Oh, gern, Frau von Holle. Plaudert sich so angenehm mit Ihnen. Und dann diese Ähnlichkeit mit Caroline. Verblüffend. Na bitte. So leise wie jetzt ist er noch nie gewesen. Nicht mal, als er neu war. Wie haben Sie das bloß wieder gemacht, Herr Hake? Kleinigkeit. Die Dinger kenne ich doch aus dem FF. In dem Hotel, wo ich war, habe ich die meiste Zeit Staubsauger repariert. Sie machen sich keine Vorstellung, wie oft die kaputt gehen. Vielen Dank, Herr Hacke. Gern geschehen. Wenn wieder mal was ist, na, Sie wissen, wo ich zu finden bin. Der Hacke im Haus erspart den Zimmermann. Wie war das? Der Hacke im Haus erspart den Zimmermann. Das ist gut. Der Hacke im Haus... Ist das von Ihnen? Von mir? Aber Herr Hacke, das haben Sie doch selbst gesagt. Ach ja. Gestern, als Sie den Boiler repariert haben, erinnern Sie sich nicht? Welchen Boiler? Im Badezimmer. Gestern Vormittag. Ach, richtig. Ja, ja, ja. Und da habe ich gesagt... Nicht wahr, jetzt fällt es Ihnen wieder ein. Der Hacke im Haus erspart den Zimmermann. Nicht übel. Ich dachte, das wäre so eine Redensart von Ihnen. Na ja. Also, wie gesagt... Einen Augenblick, Herr Hacke. Nein, besten Dank. Sie rauchen nicht? Höchstens mal in Gesellschaft oder so. Ehrlich gesagt, ich mache mir nicht viel daraus. Und jetzt habe ich extra für Sie eine ganze Kiste gekauft. Die Kiste? Ich meine, wenn die leer ist. Die Kiste könnte ich schon gebrauchen. Ich kann die Zigarren ja woanders reintun. Weil, wissen Sie, ich hab's nicht gern, wenn was rumliegt. Aber einen Schnaps werden Sie doch nicht ablehnen, Herr Hacke. An sich... Ich habe die Flasche heute Morgen ins Eisfach gelegt. Hier, fühlen Sie mal. Kalt wie Eis? Richtig, wie Eis. Eiskalt. Sie müssen Halt sagen. An sich trinke ich keinen Alkohol. Halt. Man hat da so seine Erfahrungen, wissen Sie? Sie? Ah ja. Zum Wohl. Wie der runtergeht. Noch einen? Nein, nein, besten Dank. Was für Erfahrungen? Wie? Sie sagten eben, Sie hätten da so Ihre Erfahrungen. Offen gesagt, ich rede nicht gern drüber. Entschuldigen Sie, es geht mich ja auch nichts an. Möchten Sie einen? Was ist das? Pfefferminzbonbons. Danke. Wegen der Fahne, verstehen Sie? Von einem Schnaps? Da haben Sie eine Ahnung. Es gibt Leute, die riechen das auf 10 Schritte Entfernung. Und deshalb lutsche ich jedes Mal... Ein Pfefferminzbonbon, wenn ich Alkohol getrunken habe. Man möchte sich keine Vorwürfe machen lassen. Na, wer sollte Ihnen denn Vorwürfe machen? Ach, ich finde, wenn man Scherereien aus dem Weg gehen kann, soll man es tun. Ja, ja, schon. Trotzdem verstehe ich nicht ganz. Sie sind doch ein freier Mann, Herr Hacke. Sagen Sie das nicht so laut. Wieso? Na, wer ist schon frei? Sind Sie frei? Ich? Ich bin verheiratet. Na bitte, mit der Freiheit... Na, das ist eben so eine Sache. Ja, aber Sie sind doch nicht verheiratet, oder? Mit wem? Ich frage ganz allgemein. Wissen Sie, wenn man sich schon lange kennt und eine Menge zusammen durchgemacht hat, und das ist dann beinahe so, als ob man... Naja, also in mancher Beziehung ist es schon dasselbe. Wie lange kennen Sie sich denn schon? Eigentlich, wie sagt man so schön, von Kindesbeinen an. Man könnte sagen, wir haben zusammen in der Sandkiste gespielt. Obwohl, von der Sandkiste... Kann natürlich nicht die Rede sein, wo wir damals wohnten. Keine Sandkiste? Hat sie Ihnen was von der Sandkiste erzählt? Nein. Nämlich weil... wo Sie hinguckten, lag Schrott. Schrott? Überall Schrott. Für eine Sandkiste war da beim besten Willen kein Platz mehr. Soll das heißen, Frau von Holles Vater handelte mit Schrott? Na, nicht nur. Aber hauptsächlich. Nebenbei verkauft auch noch andere Sachen. Fische zum Beispiel. Ach ja, Karpfen, nicht wahr? Wie kommen Sie denn auf Karpfen? Nein. Na, meistens Salzheringe. Mit Karpfen hätte der in der Gegend nichts werden können. Nein. Meistens Salzheringe. Ich dachte, weil Frau von Holles Eltern doch in einem Karpfenteich ertrunken sind. Sagte das? Ja. So. Schrecklich nicht. Naja, unmöglich ist nichts. Wussten Sie das nicht? Man wird schon stimmen, wenn sie es sagt. Und gleich beide auf einmal. Ach, jetzt geht mein Licht auf. Als wir uns nämlich nach Jahren wieder trafen, in dem Hotel, wissen Sie, da hatte ich gleich das Gefühl, die ist nicht mehr dieselbe. Irgendwie hat sie sich verändert. Naja, ist ja kein Wunder, wenn man beide Eltern verloren hat. Hat sie Ihnen denn nichts davon erzählt? Sie? Mir? Na, wie stellen Sie das vor? Sie war kalte Mamsell. Und ich? Ich putzte die Schuhe. Und nebenbei reparierte ich Staubsauger und was sonst noch anfiel. Na, da sagt man sich guten Tag, wenn's hochkommt, wie geht's? Und damit hat sich's. Eine kalte Mamsell, müssen Sie wissen, steht so haushoch über dem Schuhputzer, dass der froh sein kann, wenn sie ihn überhaupt anguckt. Oh, war eine schöne Zeit damals. Ja, eigentlich die schönste Zeit meines Lebens, wenn ich mal von den Flitterwochen absehe. Schuhe putzen, na ja, es gibt feinere Beschäftigungen. Aber was die Staubsauger betrifft, da war ich im ganzen Hotel der Einzige, der was davon verstand. Na, manchmal, da kam es vor, dass gleich zwei oder drei auf einmal kaputt waren. Dann hätten sie die Mädchen mal hören sollen. Peter hier, Peter da. Ohne mich wäre der ganze Betrieb zum Stillstand gekommen. Ja, schon ein tolles Gefühl, wenn man derjenige welcher ist. Also ich möchte die Jahre nicht missen. Wollen Sie nicht doch noch einen? Sehr freundlich, aber na ja, ja, also schön, weil Sie es sind. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Auf Ihr Wohl. Oh. Die Sache ist nämlich die, um ein Haar wäre ich draufgegangen. Weshalb? Alkohol. Mein Gott. Schlimm, kann ich Ihnen sagen. Wenn das eine Delirium vorbei war, fing's nächste an. Die Ärzte hatten mich schon aufgegeben. Aber wie Sie sehen, bin ich dem Totengräber nochmal von der Schippe gesprungen. Allerdings alleine hätte ich das wohl nicht geschafft. Sehen Sie mal, das ist doch so. Wenn man seine Frau verloren hat, nach drei kurzen Ehejahren, da muss man einen Halt haben. Wenn man keinen Halt hat, ist man verratzt. Und den hat Frau von Holle Ihnen gegeben? Na ja. Deshalb die Pfefferminzbonbons. Es gibt eben Dinge, da versteht sie keinen Spaß. Nun, hab sie schon lange genug von der Arbeit abgehalten. Nochmals vielen Dank, Herr Hacke. Wofür? Mein Mann wird sich wundern, wie leise er geht. Wer bitte? Der Staubsauger. Ach so, ja, ja, ja, ja. Ja. Wie war das noch, der Hacke im Haus? Er spart den Zimmermann. Muss ich mir merken. Der Hacke im Haus erspart den Zimmermann. Dieser Armleuchter. Denk doch einfach nicht mehr dran, Mann. Das sagst du so. Im Grunde kann er dir nicht das Wasser reichen und das weiß er. Und weil er es weiß, versucht er dir bei jeder Gelegenheit eins auszuwischen. Ich könnte ihn umbringen. Hier mit diesen Händen könnte ich ihn kalt lächelnd erwürgen. Und ich schwöre dir, ich würde danach nicht schlechter schlafen. Eher besser. Ein Schweinehund weniger auf der Welt. Eines Tages zahlst du es ihm zurück, Männer. Dabei hat er nicht mal die mittlere Reife. Verwechselt mir und mich und ist mein Chef. Och, manchmal weiß ich nicht, soll ich weinen oder lachen. Du darfst dich so kurz vorm Schlafengehen nicht aufregen. Sonst liegst du wieder die ganze Nacht wach. Heute war ich soweit. Am liebsten hätte ich ihm den Kram vor die Füße geschmissen. Schon gut, schon gut. Reg dich nicht auf, Männer. Entspanne dich. Oh, Schatzi. Ja, Männer. Wenn ich dich nicht hätte. Ich glaube, der ist ganz einfach neidisch. Auf mich? Na sieh mal, du bist jung. Deine besten Jahre hast du noch vor dir. Und trotzdem hast du schon so weit gebracht. Hast ein schönes Eigenheim. Hast eine Frau, die mit dir durch dick und dünn geht. Das muss ein Mann wie ihn ja neidisch machen. Wir zwei, was, Schatzi? Wenn wir zusammenhalten, kann uns keiner was. Und dein Chef schon gar nicht. Küsschen. Vier. Das heißt also drei. Ohne Frau von Holle drei. Wenn du mir nicht glaubst, geh raus und überzeug dich. Wie würde das denn aussehen, Männer? Weißt du, wie viele gekommen sind? Nein. Schade. Frau von Holle hat sie selbst reingelassen. Ich habe mit dir ausgemacht, einmal klingeln ist für uns und zweimal klingeln für sie. Das nächste Mal, wenn ich nicht zu Hause bin, stellst du fest, wie viel zu ihr kommen. Ist das klar? Ja. Ja, aber warum denn, Männer? Weil es das Recht des Hausbesitzers ist, über gewisse Dinge Bescheid zu wissen. Ich würde sogar sagen, er hat die Pflicht. Von einem Hausbesitzer muss man verlangen, dass er weiß, was in seinem Haus vorgeht. Aber das wissen wir doch jetzt, Männer. Was wissen wir? Dass Frau von Holle einen literarischen Zirkel macht, oder wie sich das nennt, steht doch in der Anzeige. Wenn dir das genügt, mir nicht. Wieso nicht, Männer? Weil ich grundsätzlich nichts glaube, was ich nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Vielleicht lesen Sie sich tatsächlich was vor, aber ebenso gut können Sie auch was anderes machen. Na, aus dem Alter sind die doch raus. Je Oller, je Doller. Sag mal, eine kalte Mamsell, ist das so was Besonderes? Keine Ahnung. Herr Hacke tut, als ob das weiß Gott was wäre. Naja, von nichts kommt nichts. Sie muss ganz schön was auf die hohe Kante gelegt haben, sonst ging's ihr jetzt nicht so gut. Die Teelöffel waren aus 900er Silber, ich hab's selbst gesehen. Oder sie hat geerbt. Altes Familiensilber, sagt Frau Holle. Na bitte, was ich sage, sie hat eine Erbschaft gemacht. Klar, Männe! Sie ist die einzige von ihrer Familie, die noch am Leben ist. Eltern tot, Schwester tot, Mann tot. Alle tot, ja. Nur sie nicht. Was willst du denn damit sagen? Nichts. Ich stelle nur fest, dass sie alle überlebt hat. Na, einer ist immer der Letzte. Gewiss. Aber wenn ich daran denke, was du mir erzählt hast... Die Schwester spurlos verschwunden, die Eltern im Karpfenteich. Ihr Mann ist eines durch und durch natürlichen Todes gestorben. Sagt sie. Sagt sie. Durch und durch. Ja. Na schön, na schön. Nehmen wir also an, sie hat einfach Dusel gehabt. Uns vererbt keiner was. Ich wüsste nicht, wer. So gesehen haben wir beide eine ziemlich popelige Verwandtschaft. Hm? Aber wir zwei schaffen es auch so, Männer. Hm? Mhm. Oder? Na sicher, Schatzi. Ich find's auch viel schöner, wenn man später sagen kann, das alles haben wir selber aufgebaut. Mit unseren eigenen Händen. Hörst du das? Herr Hacke. Er sägt. Er sägt schon wieder. Die Uhr geht auf Mitternacht und Herr Hacke sägt. Bitte, Männer, reg dich nicht auf. So was von Unverfrorenheit habe ich noch nicht erlebt. Gleich morgen früh redest du mit ihm. Ich mit ihm reden? Rausschmeißen werde ich ihn. Das können Sie mit mir nicht machen, werde ich sagen. Mit mir nicht. Betrachten Sie sich als fristlos gekündigt, werde ich sagen. Toben Sie Ihre Bastelwut woanders aus. Dies ist ein anständiges Haus. Hier herrscht ab 22 Uhr Ruhe und gesägt wird hier überhaupt nicht. Ist das klar? Werde ich sagen. Nicht so laut, Männer. Was soll Frau von Holle von uns denken? Solange sie nichts dagegen hat, dass Herr Hacke nebenan sägt, bin ich so laut, wie es mir passt. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht macht das für Sie. Was? Dass sie deshalb nichts sagt. Was macht er für Sie? Na, was weiß ich, aber irgendwas muss er doch herstellen. Langsam, langsam. Bis jetzt wissen wir nur, dass er etwas zersägt. Ob er aus dem Zersägten etwas herstellt, entzieht sich unserer Kenntnis. Da komme ich nicht ganz mit, Männer. Also nochmal. Die Tatsache, dass etwas in Stücke, dass etwas zerstückelt... Ja? Moment mal. Gib mal die Zeitung her. Welche Zeitung? Die mit der Anzeige. Du machst schon. Hier, vorletzte Seite. Meistens überschlage ich ja den Anzeigenteil. Aber wie es manchmal so kommt, plötzlich springt einem was ins Auge. Literarische. Na, nun denke ich, das ist doch unsere Adresse. Ich guck einmal hin, guck zweimal hin, Straße, Hausnummer, alles stimmt. Zuerst habe ich gedacht, sollte Männer etwa... Aber dann sah ich, dass Frau von Holles Name drunter stand. Hör dir das an, Schatzi. Alleinstehend und aus Paritätsgründen nicht unvermögend. Ja und? Sagt dir das nichts? Was denn? Du findest das ganz normal, hä? Du nicht? Nein! Was ist mit dir los, Männer? Du bist plötzlich Schatzi? So... Schatzi, morgen bleib ich zu Hause. Fühlst du dich nicht wohl? Morgen mach ich blau. Ist das klar? Ja, Männer. Gute Nacht, Schatzi. Gute Nacht, Männer. Herr Hacke! Wunderschönen guten Morgen! Morgen, Herr Hacke! Besser, Sie gehen ein Stück zur Seite. Ich habe schon gehabt, dass ich auf der Treppe ausgerutscht bin und da hätte die Kiste einem Ihrer Vorgänger fast den Kopf abgerissen. Steckt ein ganz schönes Gewicht drin, kann ich Ihnen sagen. Achtung! So, kleine Verschnaufpause. Das Beste an der Arbeit sind die Pausen, sage ich immer. Pfefferminzbonbon? Nein, danke. Na, na, spucken Sie schon aus. Was? Ihnen liegt auch was auf der Zunge. Raus damit. Na, nur keine falsche Scham. Ich bin's gewohnt, über kurz oder lang fragt jeder, auch wenn er zuerst so tut, als ob sie nicht interessiert. Ich lasse den Leuten einfach keine Ruhe. Warum, weiß ich nicht. Ist doch eine ganz normale Kiste. Naja, ein bisschen schwerer als eine gewöhnliche Kiste, aber vielleicht ein Stück größer auch. Aber im Grunde genommen ist doch das eine normale Kiste. möchte wissen, warum die Leute so wild darauf sind, zu erfahren, was drin ist. Na, nun fragen Sie schon, dann haben wir es hinter uns. Ich bin's offen gesagt allmählich ein bisschen leid, das ewige Fragen. Aber ich habe das gar nicht vorgehabt. Nein? Nein. Dann sind Sie der Erste. Ich kümmere mich grundsätzlich nicht um Dinge, die mich nichts angehen. Meistens sage ich, dreimal dürfen Sie raten. Aber ich habe bis jetzt noch keinen getroffen, der es rausgekriegt hat. Die meisten tippen... Wissen Sie auch, was die meisten tippen? Hä? Auf eine Nähmaschine. Nähmaschine? Komisch, ne? Ich frage Sie, wie kommen die ausgerechnet auf Nähmaschine? Mal davon abgesehen, dass die ganz anders verpackt werden müssten. Warum in aller Welt sollte ich am laufenden Band Nähmaschinen verschicken? Ich will Ihnen mal was sagen. Die Leute haben einfach keine Fantasie. Entweder keine oder zu viel, wie man es nimmt. Wissen Sie, was einer sogar mal behauptet hat? Hä? Und zwar allen Ernstes. Jedenfalls hat er nicht dabei gelacht. Also? Niemand kann sich seinen Namen aussuchen. Und deshalb finde ich es schäbig, wenn mir Dinge unterstellt werden, die mit meinem Namen zusammenhängen. Mit Ihrem Namen? Ja. Ich heiße Hacke. Peter Hacke. Ja, und? Drehen Sie es um. Hacke Peter. Da haben Sie es. Hacke Peter. Hacke Peter kann man so und so sehen. Einmal das Produkt und zum anderen den, der es herstellt. Da muss ich noch deutlicher werden. Nein, nein, nein, nein, ich glaube nicht. Und dazu noch meine eigene Frau. Nein. Behauptete der. Ach so. Dabei bin ich nie verheiratet gewesen. Aber so geht's einem, wenn man Hacker heißt und zu allem Überfluss auch noch Peter. Wie sagt noch der Lateiner? Nomen est omen. Richtig. Und was ist nun wirklich in dem Paket drin? Sehen Sie, jetzt sind Sie doch auf den Geschmack gekommen. Ich hab's doch gewusst. Früher oder später fragt jeder. Mit der Neugier, da ist es wie mit dem Durst. Je mehr man dagegen ankämpft, desto größer wird er. Na, nur raten Sie. Ich habe kein Talent zum Raten. Nein, das wird sich zeigen. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Kuckuck. Na? Kuckucksuhren. Sagen Sie das nochmal. Kuckucksuhren. Baff. Also jetzt bin ich baff. Sie sind der Erste, der es geraten hat. Und gleich auf Anhieb auch. Alle Achtung. Im Ernst? Kuckucksuhren, jawohl, hier sind lauter Kuckucksuhren drin. Und oben steht noch eine Kiste voller Kuckucksuhren. Das heißt, genau genommen handelt es sich nicht um Kuckucksuhren, weil der Vogel, der die Zeit ansagt, nicht Kuckuck macht, sondern Tyrilü. Es ist nämlich so, dass meine Kunden, also wo die wohnen, da gibt's gar keinen Kuckuck. Nein? Ich exportiere. So, Sie exportieren. Ja. Gutes Geschäft. Könnte besser gehen, aber um mehr rauszuholen, dann müsste ich Maschinen haben. Im Schnitt schaffe ich 2, höchstens 3 pro Nacht. Ich arbeite nur nachts. Ja, ja, ja, ja. Tagsüber, da gibt's zu viel, was mich ablenkt. Es macht Ihnen doch nichts aus, wenn ich nachts ein bisschen säge. Oh, ich bin da weniger empfindlich. Aber Ihre Frau? Mit der Zeit wird sie sich schon daran gewöhnen. Na, ich versuche, so leise wie möglich zu sein, aber ganz ohne Geräusche geht es natürlich nicht. Solange es Frau von Holle nicht stört. Die stört das nicht. Sind Sie sicher? Oh, ganz sicher. Manchmal, da frage ich mich, was lauter ist, mein Sägen oder der ihr Schnarchen. aber das dürfen Sie um Gottes Willen nicht sagen. Ja, ich werde mich hüten. Also in dem Punkt, da kann ich Sie beruhigen. Dann wüsste ich eigentlich nicht, was ich dagegen haben sollte. Ja, da kann man mal sehen, dass Hausbesitzer auch anders sein können. Also bisher habe ich, unter uns gesagt, nicht die besten Erfahrungen gemacht. Na, also dann... Dann wollen wir mal wieder. Soll ich mit anfassen? Nein, nein, nein, vielen Dank. Ich habe da im Laufe der Jahre eine gewisse Technik entwickelt. Gewusst wie. Was glauben Sie, wie viele Nistkästen ich schon auf diesen Schultern weggetragen habe? Nistkästen? Hä? Sagten Sie eben Nistkästen? Ja. Ich dachte, da wären Kuckucksuhren drin. Wo? Und jetzt sprechen Sie von Nistkästen. Na, wer hat was von Kuckucksuhren gesagt? Na, Sie? Wenn mich nicht alles täuscht, sind Sie davon angefangen? Ja, schon. Na, aber... Also, Sie haben da was in eine falsche Kehle gekriegt. Ein dummes Missverständnis, weiter nichts. Damit Sie klar sehen, ich stelle Nistkästen her und exportiere sie. Nistkästen, die Tyrilü machen? Na, ich muss doch sehr bitten. Herr Hacke, Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie gesagt haben, der Kuckuck macht nicht Kuckuck, sondern Türelü, weil es in den Ländern, wohin Sie die Kuckucksuhren... Nistkästen! Also gut, Nistkästchen exportieren keine Kuckucke gibt. Dem, ich müsste ja bekloppt sein, wenn ich Nistkästen für Kuckucke exportierte, wo doch jedes Kind weiß, dass der Kuckuck seine Eier nie selbst ausbrütet. Aber ich könnte schwören... Seid ihr doch nicht so bockig! Ihnen fällt doch kein Zacken aus der Krone, wenn Sie zugeben, dass Sie sich geirrt haben. Das kann doch jedem mal passieren. Na schön. Also keine Kuckucksuhren, sondern Nistkästen. Ganz recht. Wollen Sie sie sehen? Nein. Bitte, bitte, ich kann es Ihnen beweisen. Nein, lassen Sie, ich glaube es Ihnen auch so. Naja, offen gesagt, was ich mal verpackt habe, das packe ich nicht gerne wieder aus. Verpackt ist verpackt, das sage ich immer. Aus den Augen, aus dem Sinn. Außerdem weiß man nie, ob man es beim zweiten Mal wieder so hinkriegt. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. Sonst schaffe ich es nicht mehr bis zum 12-Uhr-Zug. Dann gehen die Kisten nämlich erst morgen früh weg, verstehen Sie? Ja, ja. Übrigens, was ich noch sagen wollte, Sie kennen nicht zufällig jemanden, der ein paar weiße Gamaschen gebrauchen kann? Hä? Erst neu. Höchstens ein- oder zweimal getragen. Eisklumpen. Darf ich zu dir kommen? Muss das sein? Ach, bitte, Männer. Du zitterst ja am ganzen Körper. Drück mich ganz fest an dich. Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren, Schatzi. Deine Ruhe möchte ich haben. Bisher handelt es sich nur um Vermutungen. Vermuten heißt noch nicht wissen. Ich weiß es, Männer. Und du weißt es auch. Aber wir können nichts beweisen. Nichts beweisen? Die Beweise hast du doch vorhin der Reihe nach aufgezählt. Angefangen von der Anzeige bis zu den Gamaschen. Moment mal, Schatzi. Ich habe nicht von Beweisen gesprochen, sondern von Indizien. Das ist ein Unterschied. Aber es passt doch alles so gut zusammen, dass es gar nicht anders sein kann. Naja, was die Indizien betrifft, oder sagen wir mal die Indizienkette, die ist lückenlos. Daran ist nichts zu rütteln. Na, siehst du. Worauf es jetzt vor allem ankommt, ist Ruhe zu bewahren, Schatzi. Ruhe und einen kühlen Kopf. Wir müssen den Tatsachen ins Auge blicken. Kannst du das? Ja, ich versuch's wenigstens. Du bringst es fertig, der Tatsache nüchtern ins Auge zu blicken, dass wir mit Mördern unter einem Dach wohnen. Mörder, Schatzi. Das klingt immer gleich so. Sind die etwa keine? Na ja, schön. Aber was sollen wir machen? Mit bloßen Vermutungen ist denen nicht beizukommen. Dazu sind die viel zu gewieft. Das sind Profis, sag ich dir. Die sind mit allen Wassern gewaschen. Man mag dazu stehen, wie man will, aber wie sie es machen, das hat Methode. Kein großer Aufwand, keine Spuren. Oder hast du was entdeckt? Nicht das Geringste. Weder in seinem Zimmer noch in ihrem. Gott, hab ich Bammel gehabt, als ich da reinging. Da spürt man die jahrelange Erfahrung. Ich möchte nicht wissen, wie viele denen so im Laufe der Jahre durch die Hände gegangen sind. Hör auf, Männer, mir läuft's eiskalt über den Rücken, wenn du das sagst. Denk doch an die armen Opfer. Naja, von arm kann da wohl nicht die Rede sein. Du bist herzlos. Entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Weißt du, was ich nicht begreife? Woher du die Ruhe nimmst. Sonst regst du dich doch immer gleich auf. Wer? Ich? Ich reg mich auf. Beim geringsten Anlass regst du dich sonst auf. Aber wenn in unserem eigenen Haus Menschen beraubt und umgebracht werden, lässt dich das merkwürdigerweise kalt. Umgekehrt, Schatzi. Wieso? Vermutlich machen sie es umgekehrt. Erst werden die Leute abgemurkst und dann ausgenommen. Männer, ich bin entsetzt. Entsetzt über deine Gleichgültigkeit. Was du Gleichgültigkeit nennst, nenn ich Ruhe bewahren. Hat doch keinen Sinn, dass wir uns in eine Panik hineinsteigen. Wem ist denn damit gedient? Und wer sagt dir, dass wir nicht die Nächsten sind? Keine Bange, Schatzi. Wir sind weder alleinstehend noch vermögend. Uns kann nichts passieren. Solange wir uns nicht in ihre Angelegenheiten mischen, haben wir von denen nichts zu befürchten. Im Gegenteil. Ich könnte mir denken, dass die sich irgendwann erkenntlich zeigen. Erkenntlich wofür? Na, sieh mal. Vorausgesetzt, dass sie uns nicht für doof halten, müssen sie doch damit rechnen, dass wir allmählich dahinter kommen. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, sie wollen uns durch die Blume zu verstehen geben, wie die Dinge liegen. Zum Beispiel... Diese Widersprüche, in die sie sich andauernd verwickeln. Ich kann mir einfach nicht denken, dass das ohne Absicht geschieht. Dazu sind die doch viel zu raffiniert. Ich glaube, sie wollen uns nur auf die Probe stellen. Bestehen wir sie? Na ja. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ne? Na endlich. War wohl ein besonders harter Brocken heute Abend. Ich finde dich abscheulich, Männer. Schatzi, man wird doch nur wohl einen Scherz machen dürfen. Dass du so roh sein kannst, hätte ich nie gedacht. Schatzi. Da oben wird ein unschuldiger Mensch. Schatzi. Und du machst Scherze. Der Humor ist, wenn man trotzdem lacht, Schatzi. Lass mich los. Warum denn, Schatzi? Du sollst mich loslassen. Ich denk nicht dran, Schatzi. Männer, ich schrei. Na los, Schatzi. Ich schrei so laut. Ja, tu dir keinen Zwang an, Schatzi. Männer. Schrei, schrei. Du, ich hab Angst vor dir. Angst, ja? Wirklich, Männer. Wenn ich dich so reden höre, wird mir Angst und Bange. So kenne ich dich ja gar nicht so. Brutal? Ja, brutal. Da bist du nicht die Einzige, die mich von der Seite noch nicht kennt. Wenn ich will, kann ich auch anders. Und du wirst lachen. Ich brauche mich gar nicht mal groß anzustrengen. Da ist man nun schon fast 6 Jahre verheiratet und denkt, man kennt sich. Und dann stellt sich plötzlich raus, dass man sich doch noch nicht kennt. Ich muss sagen, die beiden imponieren mir. Das wird ja immer schlimmer. Nicht nur, dass es dich kalt lässt, was sie da oben machen, jetzt imponieren sie dir auch noch. Weißt du, was ich an ihnen bewundere? Nein. Die sagen nicht, wenn ich könnte, wie ich wollte. Die quatschen nicht, die handeln. Die tun, was andere nur denken, was jeder denkt. Oder hast du nie mit dem Gedanken gespielt, jemanden um die Ecke zu bringen? Ich? Na mal ehrlich, Schatzi. Sicher. Dran gedacht habe ich auch schon mal. Na also. Aber frag mich jetzt bitte nicht, wen. Warum nicht? Mir kannst du es doch sagen. Nein, das möchte ich lieber nicht, Männer. Na komm, Schatz, ich stell dich nicht so an. Versprichst du mir, dass du nicht eingeschnappt bist, wenn ich sag? Aber weshalb sollte ich denn... Sag mal. Das ist doch nicht dein Ernst. Deinen Männer? Warum? Weil ich glaubte, du würdest mich wegen dieser Krankenschwester sitzen lassen. Ich werd verrückt. Bloß weil du glaubtest... Auf eine aus der Luft gegriffene, völlig unbegründete Vermutung hin wolltest du mich... Das darf doch nicht wahr sein. Doch, Männer, das Gift hatte ich mir schon besorgt. Gift, Schatzi? Hast du eben Gift gesagt? Völlig schmerzlos. Du wärst sanft hinübergeschlummert. Keine Krämpfe, nichts. Du wolltest mich mit Gift. Na, sei doch froh, dass ich nicht getan habe, Männer. Aber du wolltest. Allein die Tatsache, dass du vorgehabt hast, das ist ja grauenhaft. Aber zum Glück ist mir das Fläschchen abhanden gekommen. Wo es geblieben ist, weiß ich bis heute nicht. Du glaubst nicht, wie sehr ich dem Schicksal dafür dankbar bin. Bist du dir eigentlich über die Tragweite dessen klar, was du da eben gesagt hast? Um ein Haar hättest du mich umgebracht. Ist das klar? Ja. Wenn dir nicht das Gift zufällig abhanden gekommen wäre, wäre ich jetzt tot. Unwiderruflich tot. In der Blüte meiner Jahre. Mein Gott, ich mag gar nicht dran denken. Wenn ich gewusst hätte, dass es dir so nahe geht, hätte ich es bestimmt nicht gesagt. Aber ich dachte, jetzt, wo du dich von einer ganz neuen Seite gezeigt hast... Entschuldige. Aber was hat das mit der Tatsache zu tun, dass du mich auf heimtückische Weise ermorden wolltest? Das sind doch zwei völlig verschiedene Dinge. Wieso? Ich kann dir das jetzt nicht erläutern, aber jedenfalls ist das was anderes. Du schwitzt ja, Männer. Wie bist du eigentlich an das Gift rangekommen? Ich hab's gekauft. Man braucht's zum Flecken entfernen normalerweise. Normalerweise? Soll ich dir ein Taschentuch geben? Weißt du, was mir auffällt? Nein. Für eine Frau, die ihrem Mann soeben eröffnet hat, dass sie drauf und dran war, ihn umzubringen, wirkst du reichlich unbeschwert. Ich finde, man soll die Dinge nicht schlimmer machen, als sie sind. So findest du. Den Mordanschlag auf deinen Mann tust du mit einem Achselzucken ab. Aber wegen ein paar alter Leute, die sowieso schon mit einem Bein im Grab stehen, gerätst du aus dem Häuschen. Aber das ist doch was ganz anderes, Männer. Du hast doch eben selbst gesagt, dass das was ganz anderes ist. Hab ich das? Na, ich weiß nicht. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, offen gesagt. Eines hast du jedenfalls mit den beiden da oben gemeinsam. Ein bemerkenswertes Maß an Kaltblütigkeit. Genau genommen bist du sogar noch kaltblütiger als die. Schließlich hattest du es auf deinen eigenen Mann abgesehen, während denen da oben die Leute mehr oder weniger Schnuppe sind. Ich bin erschüttert, Schatzi. Wer hätte das gedacht? Mein Schatzi, eine kaltblütige Gattenmörderin. Hör jetzt bitte auf, ich hab dich nicht ermordet. Zwischen Wollen und Tun ist doch wohl noch ein kleiner Unterschied, oder? Der kleine Unterschied beruht in diesem Fall auf der schlichten Tatsache, dass du das Gift nicht finden konntest, Schatzi. Vergiss das nicht. Wenn jeder ein Mörder wäre, der es mal vorgehabt hat, möchte ich den sehen, der keiner ist. Ja, insofern hast du recht. Wahrscheinlich wärst du dann auch einer. Ich kenne einen, den bringe ich täglich 3-mal um. Leider nur in Gedanken. Bis jetzt. Na bitte. Aber eines Tages tue ich's wirklich. Ah, du meinst deinen Chef? Ich warte nur auf eine günstige Gelegenheit und die kommt. Verlass dich drauf. Verdient hätte das, so wie dich schikaniert. Da wird nicht lange gefackelt, kann ich dir sagen. Also dein Chef, um den wär's wirklich nicht schade. Und ich tue's, ich schwöre dir, ich tue's. Aber vorher scheiße ich ihn zusammen, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Ich mach ihn zur Sau, bis er ganz klein ist. Herrlich. Ganz klein, mit Hut. Herrlich, Männer. Eines Tages muss man Farbe bekennen. Entweder man gehört zu den Tätern oder zu den Opfern. Eine dritte Möglichkeit gibt's nicht. Männer. Ja? Aber die Folgen... Stell dir vor, es kommt raus, dass du deinen Chef... Schatzi, so viel ich weiß, ist er alleinstehend. Ach so. Im Geschäft wird niemand nach ihm fragen. Die sind froh, wenn sie ihn los sind. Man wird ihn ganz einfach vergessen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Weißt du noch, wie das Fleckenmittel hieß? Ich glaube, ja. Warum soll ich mir die Finger schmutzig machen, wenn es auch anders geht? Außerdem ist das humaner. Ich möchte nicht, dass er sich quält. Sich an den Qualen seines Opfers weiden, ist Ausdruck einer niederen Gesinnung. Mir genügt es, wenn er sang- und klanglos abkratzt. Und wo soll das geschehen? Wo es am wenigsten auffällt. Ich werde ihn fragen, ob er sich nicht unser Haus ansehen will. Ich bin sicher, er wird sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, damit zu prahlen, wie viel schöner, größer und teurer seines ist. Hier? Er wäre nicht der Erste, der unser Haus als Lebewesen betritt und als Exportartikel wieder verlässt. Und von mir sagst du, ich wäre kaltblütig. Was die da oben können, können wir auch, Schatzi. Du wirst sehen. Wenn wir es hinter uns haben, sagst du, war alles halb so schlimm. Man ist heutzutage viel zu zimperlich in solchen Dingen. Natürlich bin ich dagegen, wenn jeder jeden, weil ihm dessen Nase nicht passt. Aber wenn ein vernünftiger Grund vorliegt, also ich finde, man soll die Sache nicht unnötig komplizieren. Und mal sehen, wenn es klappt. Die Vorstellung jedenfalls, dass wir 60 sind, wenn wir die Hypotheken abbezahlt haben, wird mir von Tag zu Tag unsympathischer. Stell dir vor, wenn wir anfangen können, das Leben zu genießen, wackeln wir mit dem Kopf. Vorausgesetzt, dass wir überhaupt zu alt werden. Irgendwie finde ich es blöd eingerichtet. Wenn man jung ist und Geld braucht, hat man keins. Und wenn man alt ist, hat man Geld, aber man braucht es nicht mehr. Ich frage mich, wo ist da die Logik? Bravo, Schatzi. Ich sehe, du hast das Problem klar erkannt. Wo keine Logik ist, muss man eben welche reinbringen. Und wenn es nicht anders geht mit... Naja, Gewalt ist so ein hässliches Wort, aber du verstehst mich schon. Eigentlich wollte ich dir nicht sagen, Männer, aber... Ich habe überhaupt nichts mehr anzuziehen. Ein Glück, dass wir in letzter Zeit nirgends mehr hingegangen sind. Wir sind nirgends hingegangen, weil wir es uns nicht leisten konnten, Schatzi. Ich hätte wirklich nicht gewusst, was ich anziehen soll. Was im Kleiderschrank hängt, ist längst aus der Mode. Gestern hat der Gärtner angerufen. Im Geschäft. Was sagst du dazu? Der ruft mich im Geschäft an und sagt, er rupft die Blautannen eigenhändig wieder raus. Wenn wir ihn sofort bezahlen. Oh Gott, glaubst du, er tut's? Und die Zirbelkiefer gleich mit, hat er gesagt. Ist die etwa auch noch nicht bezahlt? Na, wie oft soll ich dir nur sagen, ich kann mir das Geld nicht aus den Rippen schneiden? Eins möchte ich gern wissen. Wie macht er's, ohne dass er Spuren hinterlässt? Du, ob ich Herrn Hacke mal frage? Warum nicht? Vielleicht verrät er mir den Trick. Nur diesen Trick, mehr will ich gar nicht wissen. Ich finde, das müsste ihm unser Stillschweigen wert sein. Wahrscheinlich tut sie ihm was in den Tee. Oder glaubst du, dass Herr Hacke sie bei lebendigem Leib... Ach was, Schatzi. Wenn Herr Hacke sie sich vorknöpft, sagen die keinen Piep mehr. Erinnere mich daran, dass ich mir die Adresse aufschreibe, klar? Welche Adresse? Wo er die Kisten hinschickt. Ah ja. Schatzi, ich sehe einen Silberstreif am Horizont. Schluss mit der Arschkriecherei, Schluss mit der Angst vor Mahnschreiben und Zwangsvollstreckungen. In Zukunft wird bar bezahlt. Und wer uns dumm kommt, wird exportiert. Zuerst dein Chef. Der ist schon so gut wie unterwegs. Du, was hältst du davon, wenn wir als Nächsten den Gärtner... Ausgezeichnete Idee. Der Mann fällt mir allmählich auf den Wecker mit seiner Geldgier. Ein Mensch, der es fertig bringt, Blautannen rauszurupfen, hat es nicht besser verdient. Geht in Ordnung. Und wie wär's mit Frau Schmidt? Welche Frau Schmidt? Die von schräg gegenüber. Seitdem wir uns beim Friseur getroffen haben, schreibt der Milchmann nicht mehr an. Ich wette, sie hat ihm was erzählt, diese alte Dreckschleuder. Export. Glaubst du, wir könnten den Schornsteinfeger auch... Wir können jeden, Schatzi. Der fragt immer, ob der Scheck auch gedeckt ist, den ich ihm gebe. Eine Unverschämtheit, findest du nicht? Export. Dann wäre er noch der Gasmann. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, gibt er mir einen Klaps auf den Po. Export. Mehr fallen mir im Augenblick nicht ein. Ich hätte da auch noch ein paar. Am besten, wir stellen eine Liste auf. Und dann immer hübsch der Reihe nach. Aber die reichen alten Leute, Männer, worüber soll ich mich bloß mit denen unterhalten? Ich habe doch keine Ahnung von Literatur. Die sind froh, wenn du den Mund hältst, Schatzi. Das Reden erledigen die schon, verlass dich drauf. Du brauchst nur hin und wieder zu nicken. Immer wenn dich einer anguckt, nickst du. Und bei dem, der schließlich übrig bleibt, kannst du dir sogar das Nicken sparen. Ist das klar? Ja, Männer. Sag selbst, so einfach hattest du es dir nicht vorgestellt, ne? Nein, ja? So einfach hatte ich es mir nicht vorgestellt. Wir zwei, was, Schatzi? Ja, Männer. Jetzt zeigen wir denen mal, wer wir sind. Jetzt mischen wir mit. Und wer uns in die Quere kommt, wird was? Exportiert. Exportiert, jawohl. So einfach ist das? Ja, Schatzi, so einfach. Herrlich, wenn du so aus dir rausgehst. Ha, die werden sich wundern, wundern werden sie sich. Küss mich, Männer. Du kleines Biest, du. Selber Biest. Mach das Licht aus. Ja, Männer. Komm, Schatzi. Nein, nein, nein, bitte bemühen Sie sich nicht, junger Mann. Die Koffer bringt Herr Hacke runter. Das ist er gewohnt. Schade, dass Sie uns schon wieder verlassen wollen, Frau von Holle. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet, dass Sie schon nach einer Woche... Wo Sie die Miete doch für 3 Monate im Voraus bezahlt haben. Das pflege ich immer zu tun. Es beruhigt, wissen Sie. Die Tatsache, für ein paar Monate im Voraus bezahlt zu haben, gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Ich vertraue darauf, dass das Schicksal anständig oder bestechlich genug ist, mich in den Genuss der Vorauszahlung kommen zu lassen. Und wie Sie sehen, bisher hat es mich nicht enttäuscht. Allerdings steigt mit zunehmendem Alter der Preis. Deshalb habe ich beschlossen, mich für das nächste Vierteljahr in St. Moritz einzuquartieren. Hallo, Frau von Holle. Bitte? Sie haben nicht zufällig meine Säge gesehen? Ihre Säge? Nein. Haben Sie sie verloren? Nirgends zu finden. Futsch. Na, dann kaufen Sie sich eben eine neue. Schade um das schöne Stück. Ach, so wie die in der Hand lag, das gibt's nicht nochmal. Säge ist nicht Säge, sag ich immer. Es gibt solche und solche und diese war was Besonderes. Was die zersägt hatte, das sah aus, als ob es nie zusammengehört hätte. Und immer guter Dinge. Die Säge? Und wie? Wenn die Arbeit flott voranging, dann schrie die pausenlos Hurra. Das wird das Taxi sein. Gehen Sie doch bitte schon voraus, Herr Hacke, ja? Und sagen Sie dem Chauffeur, ich komme gleich. Jawohl, also dann auf Wiedersehen, alles Gute. Auf Wiedersehen, Herr Hacke. Mal sehen. Vielleicht schicke ich Ihnen gelegentlich eine Kiste. Nein, bitte, lieber nicht. Das ist wirklich nicht nötig, Herr Hacke. Wissen Sie, wir bekommen nämlich nicht gern Kisten, nein. Um ehrlich zu sein. Nicht? Na schön, dann schicke ich Ihnen eine Ansichtskarte. Ja, eine Ansichtskarte wäre uns entschieden, lieber Gegen Herr Hacke. Ansichtskarten haben wir nichts. Im Gegenteil, wir würden uns freuen. In Ordnung. So schwer waren die Koffer noch nie. Was haben Sie da bloß alles drin? Nur das Nötigste, Herr Hacke, das Nötigste, was man so braucht, um das Schicksal bei guter Laune zu halten. Warten Sie, ich mache Ihnen die Tür auf. Danke. Wir reden für mich. Kindchen, kommen Sie einmal her, kommen Sie zu mir. Ein kleines Abschiedsgeschenk. Für mich? Frau von Holle, aber das kann ich doch nicht... Nehmen Sie es ruhig. Es ist zwar ein bisschen altmodisch, eher etwas für ältere Damen, aber dafür um einiges wertvoller als der Tand, den man heutzutage zu kaufen bekommt. Echte Rubine. Sieh dir das an, Männer. Echte Rubine. Oh. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Frau von Holle. Aber ich bitte Sie, ich habe Ihnen zu danken. Sie ahnen nicht, wie gut es tut, eine Zeit lang von Verdächtigungen und Ausgeburten einer schmutzigen Fantasie verschont zu bleiben. Wenn Sie wüssten, was Herrn Hacke und mir schon alles unterstellt worden ist, Ihnen würden sich die Haare sträuben. So gesehen war der Aufenthalt bei Ihnen die reinste Erholung. Adieu, meine Lieben. Auf Wiedersehen, Frau von Holle. Bitte keine Tränen, Kindchen. Von allen Drüsensekretionen verabscheue ich Tränen am meisten. Ihr Anblick macht mich unweigerlich boshaft. Und wir wollen uns doch in guter Erinnerung behalten, nicht wahr? Donnerwetter. Die geht da durch, als ob's Butter wäre. Männer? Ja, Schatzi? Guck mal, Männer, was ich gefunden habe. Was ist denn das? Das Fläschchen mit dem Fleckenentferner. Weißt du, wo das war? Nein. Du wirst es nicht glauben. In meinem Schmuckkästchen. Gib her. Warum? Besser ist besser. Aber Männer, du glaubst doch wohl nicht... Nein. Ich möchte nur sicher gehen, dass das Zeug nicht aus Versehen unter die Gewürze gerät. Na schön, aber bewahr's gut auf. Keine Sorge. Was machst du denn da? Hör mal genau zu. Hat es sich so angehört, als Herr Hacke oben sägte? So ähnlich. Ähnlich, stimmt. Aber Holz macht ein viel härteres Geräusch. Folglich war es nicht Holz, was er zersägt hat, ist das klar? Ja. Falls es noch eines Beweises bedurft hätte, hier ist er. Ob wir sie Herrn Hacke nachschicken sollten? Na, wohin denn? Na, nach Dings da. Wie hieß noch der Ort? Keine Ahnung. Außerdem glaube ich nicht, dass er die Säge wiederhaben will. Sonst hätte er sie wohl kaum auf dem Tisch liegen lassen. Und uns erzählt er, er kann sie nicht finden. Na, ich fresse einen Besen, wenn das nicht ein Wink mit dem Zaunpfahl ist. Geklingelt, Männer. Ja. Zweimal. Dann ist es für Hacke und Holle. Ja. Also? Was also? Geh hin und mach auf. Ich, Männer? Na gut, gehen wir beide. Guten Abend, Frau von Holle. Guten Abend. Mein Name ist Frau Sesam. Frau Kommerzienrat Sesam. Ich komme auf Ihre Anzeige hin. Oder passt es Ihnen heute Abend nicht? Wenn nicht, komme ich gern ein andermal wieder. Ich habe fast jeden Abend Zeit. Wissen Sie, wenn man alleinstehend ist... Nein. Sie kommen gerade richtig. Nicht wahr, Frau von Holle? Ja. Ich habe Sie mir offen gesagt nicht so jung vorgestellt. Aber das ist gut. Ich finde es begrüßenswert, wenn sich gerade junge Menschen für Literatur interessieren. Sind schon welche da? Nein, Sie sind die Erste. Na, einer muss ja der Erste sein, nicht wahr? Bitte die Treppe hinauf. Sind Sie so gut und reichen mir Ihren Arm, Herr... Gestatten, Hacke. Hacke? Peter. Sehr erfreut, Herr Peter Hacke. Treppensteigen fällt mir in der letzten Zeit ziemlich schwer. Man ist nicht mehr die Jüngste. Ich setze schon mal das Teewasser auf. Sie trinken doch Tee, Frau Sesam? Tee? Oh ja, Tee trinke ich für mein Leben gern. Das Hörspielforum brachte vom Hacke-Peter und der kalten Mamsell von Konrad Hansen. Es sprachen Schatzi und Menne, Franziska Oehme und Herbert Herrmann. Frau von Holle und Herr Hacke, Erika von Tellmann und Hermann Schomberg. Musik Kurt Herrlinger, die Regie hatte Friedhelm Ortmann.